Johann Peter Hebel von dem barmherzigen Samariter aus Biblische Geschichten für die Jugend bearbeitet, Stuttgart, Tübingen, 1824. Es fragte Jesus ein Schriftgelehrter: Meister, was soll ich tun, dass ich das ewige Leben erwerbe? Die Frage wäre gut. Jesus sprach zu ihm: Wie steht im Gesetz geschrieben? Wie liesest du? Der Schriftgelehrte antwortete: Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Die Antwort war auch gut. Jesus sprach zu ihm: Tue das, so wirst du leben. Der Schriftgelehrte wollte sich rechtfertigen. Er schämte sich, dass er eine Frage sollte getan haben, die er und jedes Kind sich selbst hätte beantworten können. Er fragte daher weiter: Wer ist denn mein Nächster? Jesus antwortete ihm: Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho und fiel unter die Mörder. Die Mörder zogen ihn aus, schlugen ihn und ließen ihn halbtot liegen. Es zog ein Priester dieselbe Straße hinab, sah ihn und ging vorüber. Es kam ein Levit an die Stelle, sah ihn auch und ging auch vorüber. Es kam ein Samariter dahin, und als er den Verwundeten sah, jammerte ihn seiner. Er ging zu ihm und verband ihm seine Wunde. Er nahm ihn auf sein Tier und führte ihn in eine Herberge und pflegte seiner. Den andern Tag, als er weiterreiste, bezahlte er den Wirt und sprach zu ihm: Nimm dich seiner ferne an, und wenn es etwas mehr kosten wird, ich will es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Was dünkt dich, sprach Jesus zu dem Schriftgelehrten, welcher unter diesen dreien ist der Nächste gewesen dem, der unter die Mörder gefallen war? Der Schriftgelehrte sprach: Der, welcher die Barmherzigkeit an ihm getan hat. Die Antwort war wieder gut. Jesus sprach zu ihm: So gehe hin und tue desgleichen. Nämlich, ich bin jedem sein Nächster, und jeder ist mir mein Nächster, den ich mit meiner Liebe erreichen kann. Jeder, den Gott zu mir führt oder zu dem mich Gott führt, dass ich ihn erfreuen oder trösten, dass ich ihm raten oder helfen kann, auch wenn er nicht meines Volkes oder meines Glaubens ist. Tue das, so wirst du leben.